Erster, ich stand am Meer. Ich sah ein Tier aus dem Meer kommen. Es hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Auf den Hörnern waren Kronen. Auf den Köpfen standen böse Namen. Zweiter, das Tier sah aus wie ein Leopard. Es hatte Füße wie ein Bär und ein Maul wie ein Löwe. Der Drache gab dem Tier seine Kraft, seinen Thron und viel Macht. Dritter, ein Kopf von dem Tier war fast tot, aber er wurde wieder gesund. Alle Menschen waren sehr erstaunt über das Tier. Vierter, die Menschen beteten den Drachen an, weil er dem Tier Macht gab. Sie ehrten das Tier und sagten, niemand ist so stark wie das Tier. Niemand kann gegen es kämpfen. Fünfter, das Tier dürfte große und böse Dinge sagen. Es dürfte das 42 Monate lang tun. Sechster, das Tier sprach schlecht über Gott. Es lästerte Gottes Namen und seinen Wohnort, wo Gott wohnt. Das Tier dürfte gegen die Menschen kämpfen, die an Gott glauben, und sie besiegen. Siebter, das Tier bekam Macht über alle Völker und Länder, über alle Sprachen und Nationen. Achter, alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Aber die Menschen, deren Namen im Buch des Lebens stehen, werden es nicht tun. Ihre Namen stehen dort seit dem Anfang der Welt. Neunter, wer Ohren hat, soll zuhören. Zehnter, wer andere gefangen nimmt, wird selbst gefangen genommen. Wer mit dem Schwert tötet, wird selbst mit dem Schwert getötet. Hier müssen die Menschen, die an Gott glauben, geduldig sein. Elfter, ich sah ein anderes Tier aus der Erde kommen. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm, aber es sprach wie ein Drache. Zwölfter, das zweite Tier tut alles, was das erste Tier will. Es sorgt dafür, dass alle Menschen auf der Erde das erste Tier anbeten. Das erste Tier war fast tot, aber es lebt wieder. Dreizehnter, das zweite Tier tut große Zeichen. Es lässt sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen, damit die Menschen es sehen. Vierzehnter, das zweite Tier betrügt die Menschen auf der Erde. Es tut Zeichen vor dem ersten Tier. Es sagt den Menschen, sie sollen ein Bild von dem ersten Tier machen. Das erste Tier wurde mit einem Schwert verletzt, aber es lebt wieder. Fünfzehnter, das zweite Tier dürfte dem Bild des ersten Tieres Leben geben. Das Bild konnte sogar sprechen. Und das zweite Tier sorgte dafür, dass alle getötet werden, die das Bild des ersten Tieres nicht anbeten. Sechzehnter, das zweite Tier zwingt alle Menschen, ein Zeichen auf ihre rechte Hand oder ihre Stirn zu machen. Alle müssen das tun, egal ob sie klein oder groß, reich oder arm, frei oder Sklave sind. Siebzehnter, wer das Zeichen nicht hat, kann nichts kaufen oder verkaufen. Das Zeichen ist der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Achtzehnter, hier ist Weisheit nötig. Wer es versteht, soll die Zahl des Tieres berechnen. Denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666.